1. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der sogenannten italischen Kohort. 2. A war ein frommer und gottesfürchtiger Mann, ebenso wie sein ganz family, a gab dem vote großzügig Almosen und betet beständig zu Gott. 3. Ungefahr am 90. des Tag sah in einer Vision deutlich einen Engel Gottes, der zu ihm hereinkamend in Ansprach, Cornelius, 4. Erschrocken blickte Cornelius den Engeln und fragte, was ist, Herr, der Engel antwortet, dein Gebet und dein Almosen sind vor Gott aufgestiegen und werden dort in Erinnerung behalten. 5. Sende nun Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon holen, der Orch Petrus genannt wird. 6. Dieser ist Gast bei einem Gerber namen Simon, dessen Haus sich am Meer befindet. 7. Nachdem der Engel, der mit ihm gesprochen hat, gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen von den Soldaten aus seiner Einheit. 8. Ersalt ihnen als und schickte sie nach Joppe. 9. Am nächsten Tag, waren die Männer unterwegs waren und sich der Stadt nahörten, stieg Petrus am die sechste Stunde auf das Dach im zu beten. 10. Bekam Hunger und wollte etwas essen. Warend man im das Essen zu bereitet, fiel in ein Versuchung. 11. So den Himmel erfen und etwas wie ein großes Leinentuch herabkommen, das und den via Ecken zur oder gelassen word. 12. Darin befanden sich all Arten von Wirfassigen Tieren, kriechenden Tieren der oder und Vogeln des Himmels. 13. Ein Stimm sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlagt und ISS, 14. Petrus erwidert, auf keinen Fall, Herr. ICH habe noch niemals etwas unheiliges oder unreins gegessen. 15. Die Stimm sprach ein zweites Mal zu ihm, was Gott dirin it hat, das nenn du nicht unheilig. 16. Dies gesche dreimal, und sogleich word das touch wieder in den Himmel emporgehoben. 17. Waren Petrus noch an sich a war, was die Vision bedeuten salty, hatten die von Cornelius gesandten Männer das Haus Simons gefunden und standen bereit zum Tor. 18. Sie riefen und fragten, ob Simon, der Orch Petrus genannt word, dort zu Gast sei. 19. Waren Petrus über die Vision nachdacht, sprach der Geist zu ihm, sie, es sind Männer hier, die dich suchen. 20. Steh auf, geh hinunter und begleit Sie one bedenken, den ICH habe Sie gesandt. 21. Petrus ging hinunter zu den Mannen und sagt, ICH bin der, den ersucht. Warum seid ihr gekommen? 22. Sie antworteten, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann, der bei allen Juden einen guten Ruf geniest, hat von einem heiligen Engel die Anweisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, wird von dir zu hören. 23. Petrus lud Sie daraufhin herein und bewirtet Sie. Am nächsten Tag brach mit ihnen auf, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. 24. Einen Tag später erreichten Sie Caesarea. Cornelius erwartet Sie bereits und hat sein verwandten und engsten Freund zu seinen gerufen. 25. Als Petrus eintrat, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu fassen und erwies ihm sein Ehrerbietung. 26. Petrus richtet in Jedoch auf und sagt, steh auf, den Orch ich bin no ein Mensch. 27. Im Gesprach mit ihm ging Petrus hinein und fand ein groß Versammlung vor. 28. Sagt zu ihnen, wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, sich mit einem Nichtjuden zu verbinden oder in zu besuchen. 29. Doch Gott hat mir gesagt, dass ich keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen soll, die schall bin ich one widersprach ihr einladen gefolgt. Nun frage ich euch, zu welchem Zweck hat er mir holen lassen. 30. Cornelius antwortet, wo via tagen m die stund, betit ich am die nunti stund in mainem Haus, und sie, da stand ein Mann in strahlendem gewand vor mir. 31. Sagt, Cornelius, dein Gebet ist erhört worden und dein Almosen sind vor Gott in Erinnerung geblieben. 32. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen, der Orch Petrus genannt word, ist Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. 33. Sofort habe ich dich rufen. Lassen, und du hast gut daran getten zu kommen. nun sind wir el hier vor Gott versammelt, beret, al zu horen, was der Herr dir aufgetragen hat. 34. Daraufhin begann Petrus zu sprechen und sagt, ich erkenne nun wahrhaftig, dass Gott kein Person beversagt. 35. Vielmehr ist ihm in jeder Nation willkommen, wer in Furchtet und Gerechtigkeit ubt. 36. Das Wort, das den Sohnen Israels gesandt hat, ist die frohe Botschaft des Friedens durch Jesus Christus, der Herr über ist. 37. Wist von den Ereignissen, die sich in ganz Juda zugetragen haben, beginnend in Galilä nach der Taufe, die Johannes verkündigte. 38. Es geht Jesus von Nazareth, den Gott mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesellt hat. Azog Herr, tak Guts und Heiltial, die von Tufel überwältigt waren, den Gott war mit ihm. 39. Wer sind Zugen all dessen, was of im Land der Juden und in Jerusalem getten hat, in haben sie dann an ein Holz gehängt und getotet. 40. Dissen hat Gott am dritten Tag aufgeweckt und im gewort, zu erscheinen. 41. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvor bestimmten Zugen, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm gegessen und getrunken haben. 42. Und hat uns befohlen, dem Volk zu verkünden und zu besuchen, dass der von Gott bestimmt Richter über lebenden Tod ist. 43. Für in Legen al Propheten Zunis AB, das Jeder, deren in Glort, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. 44. Warren Petrus dies wort noch sprach, fiel der Heilige Geist auf al, die das wort horten. 45. Die Gläubigen Juden, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen word. 46. Den sie horten sie in Zuingen reden und Gott preisen. Daraufhin ergriff Petrus das wort. 47. Kann jemand diesen Menschen das Wasser zur Taufe weigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. 48. Befahl ihnen dann, sich im Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Danach beten sie in, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben.